Wien 2, Johannes von Gottplatz 2. Zum Gedenken an ein Mädchen, das im zweiten Stock gewohnt hat und dessen Namen wir nicht wissen. Im Frühjahr 1942 bekamen wir in diesem Haus, erste Stiege, erster Stock, Tür 4, eine 2,5-Zimmer-Wohnung zugewiesen. Mein Vater hat sie besichtigt, fand fast 10 Zentimeter hohen Staub, Papier und Unrat vor. Er musste erst das Gröbste wegräumen. Im Frühsommer zogen wir ein. Ich erinnere mich, dass im Wohnzimmer eine Jugendstillampe hing, dass es entlang der Küche eine Holzleiste zum Aufhängen der Kleider gab und dass ein Kachelofen vorhanden war. Meine Eltern werkten herum und schickten mich in den Hof. Da gesellte sich ein Mädchen zu mir, dessen Mutter uns vom Fenster zusah. 3 bis 4 Mal trafen wir in kurzer Zeit aufeinander. Eines Nachts riss uns heftiges Stiefelgetrampel, brutales Treten an die Tür und Gebrüll, diese endlich zu öffnen, aus dem Schlaf. Danach herzzerreißendes Flehen und Weinen, dann war es still. »Ich glaube, man hat ihnen nicht einmal Zeit zum Anziehen gelassen«, sagte mein Vater. »Ich hätte sehr gerne den Namen des Mädchens gewusst«, und habe lange versucht, ihn herauszufinden. Es ist mir leider nicht geglückt. In meiner Altersklasse kann sich niemand erinnern. Die Leute meinen, die nachfolgende Partei habe schon immer dort gewohnt. Dann traf ich den Sohn unserer ehemaligen Nachbarn, der um circa 3 Jahre älter war als ich. Er staunte über mein Erinnerungsvermögen, denn damals war ich erst 4 Jahre alt. Er weiß auch nicht mehr ihren Namen und was aus ihnen geworden ist. Nur, dass die Frau Schneiderin war und für die Uniformfabrik in der Zirkusgasse gearbeitet hat. Ich habe auch eine 75-jährige Frau aus dem Haus Schmelzgasse 7 befragt. Sie hat gesehen, wie Juden aus den umliegenden Häusern getrieben und wegtransportiert wurden. Diese Tatsache und Gelesenes wären für mich schon ausreichend gewesen, mich an ihrer Aktion zu beteiligen. Anna Kuckler